Secrets. Junge, ich bin rich, aber immer noch lost. Zippa an der Dompi, Flasche vom Block. Baby, ja, ich lache, doch hab eigentlich nur Pain. Fülle meine Leere mit dem Money und dem Fame. Und ich schau jede Nacht in den Spiegel, um zu sehen, wer auf der Straße noch real ist. Scheiß auf Fame, auf das Cash und die Bitches. Mach dich nicht krass, solange du nicht von hier bist. Renne vor dem Blaulicht, Blaulicht. Renne vor dem Blaulicht, Blaulicht. Renne vor dem Blaulicht, Blaulicht. Um zu sehen, wer auf der Straße noch real ist. Komm aus dem Heim, hier kommt alle von der Farm, yeah. Damals du zwei Eier, meine Zunge und dein Plan. Weiber in der Schule meinten zu mir, ich bin weird. Fuhr auf Klassenfahrt, aus der Klapse importiert. Let's go. Darum hab ich immer wieder Trouble mit dem Haus. Mama gab mir Ritalin, Dosierung, Overdose. Deswegen hab ich immer wieder Trouble mit den Cops. Raum voller Bitches, aber trotzdem bin ich lost. 38 Karat Diamanten in der Tennis, yeah. Sie gibt mir Französisch, doch die Karte ist American. Einmal nur gebankt, doch die Schlampe, sie will Babys. Junge, was für Hype, Mann, ich balle seit den 80s. Junge, ich bin rich, aber immer noch lost. Zippa an der Dompi, Flasche vom Block. Baby, ja, ich lache, doch hab eigentlich nur Pain. Fülle meine Leere mit dem Money und dem Fame. Und ich schau jede Nacht in den Spiegel, um zu sehen, wer auf der Straße noch real ist. Scheiß auf Fame, auf das Cash und die Bitches. Mach dich nicht krass, solange du nicht von hier bist. Renne vor dem Blaulicht, Blaulicht. Renne vor dem Blaulicht, Blaulicht. Renne vor dem Blaulicht, Blaulicht. Um zu sehen, wer auf der Straße noch real ist. Ich komme aus dem Block, heute hab ich eine Farm. Von Bad bis zur Küche muss man 4 Minuten fahren. Ich hinten im Mercedes, ihr dreht unten mit der Bahn. Und bevor ich rede, denk ich ganz bestimmt nicht nach. Darum hab ich immer wieder Ärger mit der Presse. Doch ihre feigen Schüsse prallen ab an meiner Kette. Darum hab ich immer wieder Meetings mit nem Anwalt. Die Haare sind so grau, meine Frau nennt mich Gandalf. 40.000 Euro Uhr, doch Zeit guck ich auf Handy. Zum Geburtstag wünsch ich mir das Klopapier von Fendi. Denn am Ende scheiß ich auf den Status und das Geld. Und ich scheiß auch auf mich selbst. HDGGGDL, Junge. Junge, ich bin rich, aber immer noch lost. Zippa an der Dompi, Flasche vom Block. Baby, ja, ich lache, doch hab eigentlich nur Pain. Fülle meine Leere mit dem Money und dem Fame. Und ich schau jede Nacht in den Spiegel, um zu sehen, wer auf der Straße noch real ist. Scheiß auf Fame, auf das Cash und die Bitches. Mach dich nicht krass, solange du nicht von hier bist. Renne vor dem Blaulicht, Blaulicht. Renne vor dem Blaulicht, Blaulicht. Renne vor dem Blaulicht, Blaulicht. Um zu sehen, wer auf der Straße noch real ist.